Es brennt mir unter beiden Sohlen, tret ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möchte nicht wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Türme sehe. Hab mich an jedem Stein gestoßen, so eilte ich zu der Stadt hinaus. Die Krähen warfen Bell und Schlossen auf meinen Hut von jedem Haus. Wie anders hast du mich empfangen, du Stadt der Unbeständigkeit. In deinen blanken Fenstern sangen die Lerch und Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschten hell. Und ach, zwei Mädchen aufblühten. Da war's geschehen um dich, Gesell. Kömmt mir der Tag in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückwärts sehen. Möchte ich zurück in die Wanken, vor ihrem Hause, still stehen.